frei. Ich lerne jetzt zu fliegen. Es öffnet sich die Himmelstür. Ein letzter Blick zurück. Ich lass das Leben hinter mir. Ewige Freiheit, ewiges Glück. Auf, auf, in andere Welt, in andere Welten. Sterne tragen mich, sie beantworten meine Fragen. Sie tragen mich ins Licht. Mein Traum wird wahr, deine wird Vergangenheit. Ich bin nicht mehr allein, ich schwebe durch Raum und durch Zeit. Auf, auf, in andere Welten, in andere Welten. Auf, auf, in eine bessere Zeit. Zu anderen Welten, ich habe es erreicht, wenn ich keine Angst mehr hab. Jeder ist dir gleich, wenn es keine Gewalt mehr gibt, kein Geld und keine Zeit, dann hab ich mein Paradies erreicht. Ich weiß, es ist nicht mehr weit.